Dialoge, Seite 272, Seite 273, Machiavell. Meine Herrschaft wird friedlich sein im Innern, ruhmreich nach außen hin. Ihr Ruhm ist schon an sich ein großes Gut, er ist das mächtigste aller angehäuften Kapitalien. Einem ruhmvollen Herrscher gehört alles Übrige. Er ist der Schrecken der Nachbarn, der Gebieter über Europa. Sein Ansehen übt einen unüberwindlichen Einfluss aus, denn die Kraft begibt sich niemals ihrer Rechte.